Schritt B, B1. A. Häng das Bild doch an die Wand. An der Wand kann man es sehr gut sehen. B. Stell deine CDs in das Regal hier. In dem Regal haben sie doch noch Platz, oder? C. Die Fotos? Stell sie doch hier auf den Tisch. Da kannst du sie immer anschauen. D. Die Bücher kannst du doch erst einmal neben das Bett legen. Und morgen kaufen wir noch ein kleines Bücherregal.